das war mit dir geschehen. Sie hat versucht, sich zu erklären, doch ich kann es einfach nicht verstehen. Na, na, na, na, no. Sie wollte einen Schlussstrich ziehen und es half kein Betteln. Schütte ich das Bad aus mit dem Kind. Besser ist uns nicht zu sehen, damit sie mich nicht gleich vergisst. Hätte ich gewusst, wie weh das tut, sie zu verlieren, in 5 Millionen Jahren wird's mich nicht mehr interessieren. Lass es uns nochmal probieren, lass uns noch einmal starten, du kannst dir sicher sein, mein Herz ist dein und ich werde auf dich warten. Sie sagt zu mir, es sei vorbei und mir bricht mein Herz in zwei, gibt es wirklich keine Hoffnung mehr. Ich würde sie tun.